hätten gemeinsam mit den Erzieherinnen die erste Möglichkeit zur Flucht genutzt. Weder der Norddeutsche Rundfunk noch die Süddeutsche Zeitung wollen den Behörden Unterlagen zu Steuersündern überlassen. Beide Medien lehnten eine Bitte des Bundesfinanzministeriums ab. Die SZ berief sich auf das Redaktionsgeheimnis. Außerdem hätten die Behörden genügend Möglichkeiten, Steuersünder selbst zu ermitteln. Einigen Medien war ein Datensatz mit 130.000 mutmaßlichen Steuersündern zugespielt worden. Bei der Vergabe von Presseplätzen bleibt das Münchner Oberlandesgericht hart. Nun will die Bayerische Landtagspresse in Eigenregie für einen Zugang türkischer Medien sorgen. Zumindest an den ersten Verhandlungstagen sollen wenigstens 3 der 50 Medienvertreter, die einen sicheren Platz im Saal haben, freiwillig verzichten. Grausamer Fund. In einem Altkleidercontainer in Berlin ist ein totes Baby entdeckt worden. Der Leichnam wurde von Mitarbeitern einer Recyclingfirma gefunden, so die Polizei. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Erst im August 2012 wurde in einer verdreckten Wohnung eine Babyleiche in einem Karton entdeckt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Staus und Behinderungen im Moment Mangelware, liebe Autofahrer. Dafür mal Blitzer. B28 Ortsdurchfahrt Ramsbach Richtung Oppenau beidseitig. Dann Ortseingang von Gaggenau-Seelbach von Baden-Baden kommend. Und immer noch auf der B33 zwischen Biberach und Gengenbach in der 100er Zone. Wir wünschen gute Fahrt. Ich bin Volker Frank. Ihnen noch einen schönen Start ins Wochenende. Und das jetzt auch mit Kavums und Charlie 2000. Viel Spaß. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Den besten Charlie 2000. Wer ist so gut? Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Einfach nur tanzen, alles andere.

Ja, super, da geht's dann gleich mal richtig los, volle Kanne hier am Freitagabend. Baby. Oh, das ist eine ganz heiße Spezialität nach Schwärmen. Rihanna und Tina Turner. Absoluter Wahnsinn! Yeah. 80er und heutige Zeit gemischt, hä? Das bringt's. Rihanna und Tina Turner! Willkommen Nachtschwärmer! Fernseher, Rekorder, Hi-Fi-Anlage, Kurzwelle, Langwelle, Ultrakurzwelle, Mikrowelle, Sessel, Billardtisch und... Radio. Der Partystarter ins Wochenende dieser Sendung. Let's do it. Und in dieser Sendung sind wir immer wieder für ein Späßchen zu haben. Und mein Nervenbündel, der Al Bundy, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, ist noch nicht hier. Oh, glückes Geschick. Eine weiße Rose, dass ich sagte, ich muss gehen. Wird so später verstehen.

Hört man's raus, Nachtschimmer? Kiss and Gossip. Nicht so richtig, hä? So, Nachtschimmer, der nächste Song, das ist ein ganz spezielles Ding. Da ist drin Bushipsido, massive Töne und noch einer aus den 70ern, 80ern, den verrate ich nicht, den hört ihr gleich. Ja, tonight, dankeschön. Wow. Wo fängt das Grauen an, zu graulich zu werden? Freitagabend. Wow, ist die nicht toll? Wow, die ist toll. Yeah. Massive Töne, Kopfnicker, yeah! Ich hab fast vergessen, wie ich mag, wie du bist. Kenn ich schon, seitdem ich klein war, wir hingen immer zusammen. Damals waren zwei Wochen Ferien ohne dich schon zu lang. Hab als Kind jeden Tag in deiner Straße gespielt. Jedes Mal, wenn meine Mama mich suchte, saß ich bei dir. Wir wurden älter und ich lernte dich noch besser kennen. Erinnere mich, wie wir am kleinen Schlossplatz rumgesessen sind. Ich war 12 und Roller Skater, Kryptos, breite Achsen und der Old Treter. Fuhr mit 50 Sachen downen und mich hat's gebreddert. Hab mein Arm geschreddert, fuhr es wieder Wochen später. Über dich lerne ich viele meiner besten Freunde kennen. Lachen über wie wir damals waren, wie wir uns heute sehen. Denn mit der Zeit ändert sich die Perspektive. Nur du bleibst meine erste Liebe. Massive Töne, yeah. Ich wollte nie erwachsen sein. Haben wir mich zu von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat's man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin nirgends geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr. Hals über Kopf, halt in Hip-Hop. Ich galt als verrückt und hörte gerne Musik. Trug in der Schule schon Cappies, Baggies. Die Rocker guckten dumm, liefen mit Stretchhosen und Kurten rum. Wir brauchten Bass, man hat die Masse gecheckt. Man war als Rapper Klassendepp. Heute hört die ganze Klasse Rap. Wir waren geflasht von Grandmaster, Manny Man. Waren cool wie LL. Alex verspulten die Beats von Aljo mit Magic MCs. Und er war cool wie Keith. Wir wollten rappen, wir Run DMC und Superstars sein mit voll fetten Goldketten. Ich erinnere mich immer noch an die Energie auf unseren ersten Konzerten von Public Enemy. Es war wie in der Brixton Academy. Schuh war Flavor Flay und Job Zack D. Wir wurden Stuggy Town erwachsen mit Boogie Down Production. Wir waren straight out of Pfaffenecker. Wollte nie erwachsen sein. Haben wir mich zu wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein. Doch hat's man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin nirgends geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät. Zu spät. Aber nie besonders tanzen, vorm Spiegel Schritte geübt, mich auf den Boden gedreht, aber mich immer wie ein Idiot bewegt. Ich saß in der Schule, tagsüber, tagsüber, abends in der Bude, nachts im Zügen. Ich war der 605 Eddie King, der bei jedem Wetter bringt. Und weil es damals nicht Wetter ging, wir waren die Billy Kiddies, die wie auf Drogen durch die City zogen. Wahnsinn, ne? Bushido Sido, massive Töne und so weiter. Und Peter Maffay. Text danach. Eigene am nächsten Tag. Ich wäre wirklich gern geblieben, natürlich hänge ich. Ich schau mal ziemlich kurz in die Werbung zurück, dann bin ich aber gleich wieder da. Licht aus. Sport an. Werbung. Verrückte Ostern für alle. Du, Schnucki, da steckt eine Mikrowelle in der Buchsbaumhecke. Schwer zu verstecken. Große Geschenke für kleine Raten. Die verrückte 0% Osterfinanzierung. Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Hitradio OHR präsentiert Universal Dancers Germany. Die Rocking Till Death Crew und das Bürgerbüro holen das Who is Who der deutsch-französischen urbanen Tanzszene in die Reithalle. Alle wollen zum internationalen Finale nach Straßburg. Der Weg führt über Offenburg. Universal Dancers Germany. Samstag, 6. April, Reithalle Offenburg ab 16 Uhr mit DJ Fame aus Stuttgart. Warm-up-Party am Freitag im Kick und Chill-Out am Sonntag an der Union-Rampe. Der Garten, die Wohlfühl-Oase vor der Haustüre. Erleben Sie magische Gärten und vertrauen Sie Gaia, der Mutter Natur. Und das am besten mit den Experten für ökologische Gärten. Frank Hügle, Gaia Garten- und Landschaftsbau in Berghaupten. Wir führen Sie zu den Wurzeln. www.galabau-hügle.de. Hardcore Days im Codex Club in Aachen. 3 Tage, 3 Floors und über 22 DJs in einem der modernsten Clubs Europas. Eine Show, bei der dir Hören und Sehen vergehen. Erlebe eine Mega-LED-Lightshow. Erlebe Alex Christensen, Easy Stardust, Vision Factory, DJ Rockhound, Percussion Hammer, DJ Matrix, IME Eyes und viele mehr. Connection complete. Und jetzt lasst mir doch mal in Ruhe. Tauschen Sie bei uns im Funkhaus Ihre Orbits gegen Douglas-Taler ein und profitieren Sie bei den Kron-Apotheken. Für 50 Orbits erhalten Sie 10 Douglas-Taler, die Sie bei der Linden-, Einhorn- und Sonnenapotheke gegen tolle Prämien eintauschen können. Also neulich war ich zum ersten Mal im Tanzcafé Merlin. Wow, ich kann nur sagen, Respekt. Neugierig? Tanzcafé-merlin.de. Ab jetzt meine Location. Maximum Club. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio OHR. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Netto-Marken-Discount präsentiert den Samstagskracher. Nur morgen. Nivea Pflegedusche 250 Milliliter für nur 1,29 Euro. Mit Nivea noch mehr sparen können Sie mit dem 3-Euro-Sparcoupon aus unserem Netto-Prospekt. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Radio OHR und EME-Events bringen Motorräder, Gitarren und Rockmusik in die Stadthalle Appenweier. Alles, was das eingefleischte Rockerherz begehrt, bei der Bike- und Gitarre-Expo am 6. und 7. April. Harley-Davidson-Maschinen, Gitarren von Rockline Appenweier, Live-Acts und die neuesten Outfit- und Tattoo-Trends. Los geht's am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Mehr Infos auf hitradioohr.de. Sensationell gut. Sensationell günstig. Die jungen Peugeot 207 und 308 Qualitätsgebrauchtwagen. Jetzt mit 3,99% effektiven Jahreszins und Versicherungsflat im ersten Jahr zum halben Preis. Bei den Gebrauchtwagenwochen bis zum 30. April bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Geht's wieder rund im Codex. Heute heißt es Hangover After Oster Edition. Jedes Teil, das ihr mitbringt von Ostern, kriegt ihr 5 Euro Freiverzehr. Maximal 3 Teile Kuschelhase, Schokohase, Osterei, Schokoei, Osternest oder alles, was mit Ostern zu tun hat. Einlass 22 Uhr. Club in Aachen. Morgen Samstag ist wieder Single Party. Alle Ladies 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Da gibt's ja wieder die lustigen Armbändchen, ihr wisst ja, Briefe schreiben. Und heute in einer Woche ist Social Media, Media Night. Social Media Night. Geht ab zu 20 Euro frei verzehrt. Geht auf die Seite, da steht's drin, was ihr machen müsst. Heute in einer Woche am 12. April. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow. Und Samstag, 13. April, Electro Heroes. Electro Heroes. Mehrere DJs, Erik Sneo, Dennis Green, Kilian Hüsam, Motastisch, Carlos Esteves, Alexander Zirkel, Cedric Laurent. Das morgen in einer Woche. Alles klar, Dankeschön, das war's von Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Total beknackt. Here we go. Ja, nach dem zweiten Werbeblock habe ich immer so einen 90er oder 80er Spezial. Jetzt haben wir einen 90er Spezial und nur von einem Mann. Ice MC. Ice MC. House grooving, pot smoking, trance invoking, no denying, electrifying. 90er Spezial bei Hit Radio Ohr. Deep dropping, champagne popping, perfect blending, never ending. Hello, this is Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. I'm Ice MC. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy bong diggy bong. Easy, easy. Boom diggy diggy diggy bong diggy bong. Easy, easy. Every single day. Easy, easy. Every single day. Every single day. The rain it falls. Drops on your head. It breaks the walls. A better off a cover just to stay fly. A better off a cover. I tell you why. So from the feeling. So from the feeling. Diggy diggy diggy bong diggy bong. Was ich befürchtet habe, ist eingetroffen. Er ist da. Al. Schuhverkäufer, grüß dich. Hallo, Al. Na, wie ging's dir heute? Was ging heute ab? Ich habe drei gute Songs hintereinander im Oldie-Sender gehört. Das Beste war, eine alte Vettel im Laden hat rumgeschrien. Dann ging sie raus und fiel voll auf den Arsch. Ah, so geht er wieder mit seiner Kundschaft um. Furchtbar mit dem Kerl, ne? Hast du wenigstens zu deiner Frau richtig verhalten? Darüber würde ich mir keine Gedanken machen, wenn ich du wäre. Warum? Hast du gut verhalten, ne? Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Warum? Was? Sie will wahrscheinlich Sex. Was sagt ihr dazu, ha? Absoluter Wahnsinn! ASMC! Super, das ist der Power ins Wochenende! see that a band and you know that's strong. When you take a look on the television, no gunshot and blood, they pan up program. Level vibe, but you know they can't wrong. True. Vielen Dank, Ice MC. Music is the vibe. So the best selection of music. Hit Radio Ohr. Ein fesselndes Programm. You don't like it. Jam Rock Posse. I say 1, 2, 3. The crew is called BDP. And if you wanna go to the tip top, stop the violence in hip hop. Why, time and time again, as I pick up the pen, as my thoughts emerge, these are those words. I glance at the paper to know what's going on. Someone's doing wrong. The story goes on. Mary Lou just had a baby. Someone else decapitated. The drama of the world shouldn't keep us so frustrated. I look, but it doesn't coincide with my books. Social studies will not speak about political crooks. It's just the presidents and all the money they spend, all the things they invent, and how the house is so immaculate. They create missiles or families eat gristle. Then they get upset when the press blows the whistle. Phone calls are made, profiles are kept low. They can't for some jobs, not a press's control. Not only newspapers, but every single station. You only get to hear the president is on vacation, but Vietnam, you shoot the pill, come back and you're a veteran, but how many veterans are out there peddling? There's no telling, cause they continue selling, as quiet as it's kept, I won't go into depth. You can talk about Nigeria, people used to laugh at you. Now I take a look, I see USA for Africa, Africa, Africa, Africa, USA for Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Hey, schauen wir mal kurz in die Mails, nachschauen wir zwischendurch, der René hat geschrieben. Ja, er hatte letztes Mal auf die Facebook-Seite geschrieben. Das kann ich hier nicht ablesen. Bitte nur per Mail, wenn ihr Grüße oder Wünsche habt. studio@hitradio-ohr.de. Mein Schnucki, seine Nachricht. Mein Schnucki hat mal wieder Spätschicht, hört dich aber mit Vollpower über Webhandy. Was ich übrigens auch in der Spätschicht immer mache. Sie steht leider am Altpapierband. Sende ihr doch bitte die liebsten Grüße von René und dass ich sie doll liebe. Göttlich, ja? Toto da im Hintergrund. Ach so, wir hören dich über Web. Kommen aus Aalen, meint er. Aalen mit 2 A. Auf der Ostalb. Another race fight endlessly. You know we're being watched, you know we're being seen. Some wish to destroy this scene called hip-hop, hip-hop, but I won't drop. Nachschau mal, jetzt schauen wir mal kurz bei Two and a Half Men rein. Na, hören wir mal kurz rein, da gibt's wieder was Neues. Weißt du, was mir gerade auffällt, Alan? Dass Hustensaft und Whisky sich nicht vertragen? Nein, das kommt gut. Ja. Wie geht's uns, finanzmäßig? Nicht allzu gut. Weißt du, dass du seit 9 Monaten keinen bezahlten Job mehr hattest? Und weißt du, dass Urin gegen Fußpilz hilft? Das kommt daher, weil du mein Leben schon immer als Urinprobenbecher missbraucht hast. Entschuldige mal, aber du redest hier immer noch von dem alten Charlie. Der neue Charlie wollte eine Beziehung mit Tiefgang und Substanz. Indem du eine Fremde in deinem Schlafzimmer einsperrst und sie 48 Stunden lang knallst? Okay, mea culpa. Klar weiß ich's, ich bin ein Arschloch, kein Idiot. Man kann allerdings auch beides sein. Achtung, Hochspannung.

Codex Club in Aachen. Heute Abend. Im Codex, da geht's wieder rund. Immer donnerstags, freitags, samstags ab 22 Uhr. Heute heißt Hangover After Oster Edition. Jedes Teil, das ihr mitbringt, bekommt ihr 5 Euro. Aber maximal nur 3 Teile. Kuschelhase, Schokohase, Osterei, Schokoei oder Osternest oder alles, was mit Ostern zu tun hat. Heute Freitag. Hey! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. Single Party. Alle Ladies 10 Euro Freiverzehr. Da gibt es wieder die lustigen Armbänder, wo man gleich weiß, wo man dran ist. Briefe schreiben gibt's auch. Ihr wisst Bescheid. Dann heute in einer Woche Social Media Night. Geht ab, 20 Euro Freiverzehr, geht auf die Seite. Da bekommt ihr mit, wie das geht. 20 Euro Freiverzehr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 13. April, sollte man sich auch schon vormerken. Electro Heroes. Jede Menge DJs. Erik Sneo, Dennis Green, Kilian Hüsam, Motastisch, Carlos Estevez, Alexander Zirkel, Cedric Leroux. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Heute gibt's wieder Charlie pur. Die Leute sind drauf. Und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Okay, jetzt gehen wir richtig in den Start. Servus, Nachtschwärmer. Servus, grüß dich. Got numb. This dead new millennium spring love. in the reels, you was dressed to kill. With that might, I would only got sex appeal. I was feeling like I was on X for real. Those lips, those ass, those hips, those thighs. Got me hypnotized, I'm sprung on spring love, damn, she got me. Einfach nur göttlich, hä? Stevie B featuring Pitbull. Ganz neue Abmischung. Ja, wir haben Freitag, kurz vor 8:30. Keine Zeit für einen echten Nachtschwärmer. Carry my Party ohne Ende. Ladies and gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Official, brown sugar, faith heavens, big homies. Brooklyn is in the building, hell we own the building. Yeah, I just paying rent, you know what I'm saying? Listen, now honey, check it out, you got me mesmerized. With your black hair and your fat ass thighs, it's the way you hold it down and my nature rise. You got me in the boutique, sticking out your size. You make me push it and I can't get it out my mind. It's that body, I can't get it out my mind. Give it up, I know that you're down to ride. If the band's gonna bounce you high, you got to bounce your mind. And let me know when you're down to slide. I tell Abby, swing around and ride. I'll show you how we grind. I'm gonna get splashed like a thousand times. I'm like a star falling out the sky. Big moves. Knock on, make your waist get close. Make it green get smoke, make your cat get stroke. Me and fame at the track get dope. We stay set and pace in the race, now let's go. She's the bad man down. Just as fine as she can be. Da ist wieder alles drin, Nachtschüler, ha? George Michael, Jean Paul, Carl Carlton aus den 80ern. Mos Def und so weiter. Oh. 20.30 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Okay, wir sind in der Wohnung. Ein Wunder, lallt der Mann und weckt seine Frau aus. Auf. Als ich eben ins Bad gegangen bin, ging automatisch das Licht an, ohne dass ich auf den Schalter gedrückt habe, Schatz. Und dann, als ich fertig war, ging das Licht wieder aus, wie von Geisterhand. Ein echtes Wunder. Tolles Wunder, murmelt sie, die Frau im Halbschlaf. Du hast mal wieder in den Kühlschrank gepinkelt. She's a bad mama jama, ja. Haben wir einen? Ja. Ein frisch verheiratetes Ehepaar liegt nachts im Bett. Er bemerkt: Schatz, falls du Lust haben solltest, mit mir zu schlafen, zieh einfach 2-3 Mal an meinem Kleinen und ich weiß Bescheid. Sie entgegnet: Ja, und wenn ich keine Lust habe, dann ziehst du so 40-50 Mal. Das ist doch wieder nicht normal. Wie heißt das? Was ist das? Oder wer ist das? Radio Ohr. And now, a quick message from your DJ. Ladies and gentlemen, dancing music played here tonight. Radio Ohr. Now, back to the party. So, das ist ja ein Hörer, der hat geschrieben, der Helmut aus Prinzbach, den Titel, der sich gewünscht hat, habe ich, finde ich nicht, aber den habe ich früher öfters laufen lassen. Kannst du dich erinnern? Shanana und Wigwam. We'll be right back. Na, das war in den 90ern bei mir zumindest der Überknaller. Verkäufer. Du rückst mich wieder auf hier. Ha, ha, ha. Das war ein Witz. Hm? Soll das ein Witz gewesen sein? Ja, das war vorher ein Witz, aber du verstehst es nicht. Das ist nur für die Jüngeren, für dich nicht, hä? Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Wissen wir auch. Aber dann warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Komm, mach lieber mal Werbung für mich. Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Action! Music. Non-stop. Music. Das ist akustische Umweltverschmutzung, ich kann das nicht mehr aushalten. Hier wird nicht gebrüllt. Halt endlich den Apparat. Check this out. How y'all feel out there? Check this out. One, two, three. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run, and I am DMC. Funky Fresh for 1983. DJ Jam Master J. Inside the place with all the bass. He leaves without a trace. And he came here tonight to get on your case. And we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this.

Eric Sneo, Dennis Green, Kilian Hüsam und so weiter, jede Menge DJs. Ihr wisst Bescheid, nach Schwärmer. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Diese Wahnsinnshow. Charlie ist heute wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Also, willkommen nochmal. So, jetzt immer nach dem zweiten Werbeblock haben wir was Besonderes. Ein Spezialmix, 80er, 90er oder so. Mal schauen, was haben wir denn heute? Ein Italo. Ach, genau. Also 80er, the best of. Mamma mia, mamma. Mamma mia, mamma. Mamma mia, mamma. Mamma mia, che calor nella discoteca. ein Wahnsinnshit aus jener Zeit. People from Ibiza. So, ich schau mal in die Mails rein. Der Stefan Meyer aus Bad Petersdal schreibt: Ich grüße ganz lieb die beiden Mädels, die Tanja Schaub, Schutterwald, und Heike Hermann aus Oberkirch. Ja, da werden sich einige zurück erinnern, ha? Nach Tremor. Das waren noch Zeiten. Italo. Ja, zwischenzeitlich ist die Kelly, da haben die Tochter von meinem Freund Earl, die blonde Kelly, auf die ich ja seit Jahren schon heiß bin, aber naja, wisst ihr, Earl ist dagegen. Kelly, musst du jetzt unbedingt hier deine Hausaufgaben machen? Ach komm, das muss nicht sein, oder? Also, der Bauer Brown hat 50 Kartoffeln und 6 Kinder. Wenn die Hälfte der Kartoffeln unter einem Drittel der Kinder aufgeteilt werden sollen, wie viele Kartoffeln würde jedes der verbleibenden Kinder kriegen? Oh. Ich weiß, ich weiß. Kurzer Rock für Mathe am Montag. Kelly, sie wird es nicht mit ihm lernen. Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Hey, ja! Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. Take on me. Enjoy this moment. Wow. Wonderful. Aha, Pitbull, Christina Aguilera. Ja, Bauer ins Wochenende. Hier ist er, hier ist er. Wie geht's? Ja, es ist Party. Wie geht's meinem Freund Charlie Harper? Heute habe ich 8.000 Dollar beim Pokern verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Auto ist. Ich habe mich dreimal beinahe übergeben. Und es geht mir trotzdem immer noch besser als dir. Baselines, more music. Talking big.

Da ist richtig geizig geil. Warsteine 1 Euro, Wasser 1 Euro, Wodka in der Scheiße 1,50. Heute in einer Woche. Heute in einer Woche. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Social Media Night. Das hat mit Facebook zu tun. 20 Euro frei für Zier, wenn ihr bestimmte Sachen macht. Schaut auf die Internetseite. Freunde einladen und so weiter. Einchecken über Facebook. Heute in einer Woche. Dann morgen in einer Woche, Samstag, 13. April, Electro Heroes. Das muss ich mal mit Echo sagen. Electro Heroes! Eric Sneo, Dennis Green, Kilian Hüsser, Mo Tastisch, Carlos Esteves, Alexander Zirkel, Cedric Laurent. Das sind die DJs. Ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Sperrt ganz schnell eure Motis ein. Sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch voll ins Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lasst doch alles stehen und gehen. Macht dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Charlie. Just a small town. Debbie Mode und Pitcher Boys. Super. 21.26 Uhr gleich. Hallo Nachtschwärmer. Da ist gerade so ruhig. Was geht ab, Herr Bandis? Bist du in Stimmung, Schatz? Oh nein. Herr, du kannst deine Frau nicht schon wieder enttäuschen. Ja, und ich hätte wirklich jeden anderen Mann aus der Footballmannschaft haben können. Peggy, du hattest sie alle. Music right, the sky. Our Radio. Ladies and gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Kommt der Knaller. Pass auf! Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Schlammerdüberdieben. Come Und Cindy Lauper. Ja, am Freitagabend, ich sage Ihnen nochmal Hallo Nachtschwärmer, wer sich noch zufällig zugeschaltet hat. Ihr seid hier vollkommen richtig. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die doofe Witzecke, schauen wir mal, was wir da haben. Eine Frau kehrt abends nach Hause zurück und sagt zu ihrem Ehemann: Mensch, Ernst, ich bin gerade vergewaltigt worden. Er ist eine Zitrone. Am nächsten Abend trifft sie wieder ein und schreit: Ich bin schon wieder vergewaltigt worden. Dann ess eine Zitrone. Warum sagst du immer, ich soll eine Zitrone essen? Damit ich deine lächelnde Visage nicht mehr sehen kann. Ich muss. Haben wir noch einen? Okay. 90-jähriges Paar beim Sex. Er stöhnt und verdreht die Augen. Was ist denn, Alfred? Antwortet er. Ich weiß auch nicht. Entweder ich komme oder ich gehe. Ja. Dankeschön. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. So, den Song hatte ich am Anfang schon gebracht, den muss ich nochmal bringen nach Schwärmer. Das ist nämlich Rihanna und Tina Turner. But the truth is I knew you were lying. absoluter Wahnsinn. Den Song gibt es natürlich nicht zu kaufen, da schwärmen. Das ist ein Bootleg, eine Studioproduktion. Hey! Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Jeder von uns hört die so gerne. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie hört die Sterne. Jeder von uns hört die so gerne. 21.42 Uhr, Mann, wie die Zeit vergeht. Alle, die übrigens bei der Arbeit sind und Radio und zuhören, die grüße ich natürlich ganz herzlich, wie immer Mails von den Leuten. Ja, du warst ja heute auch bei der Arbeit, oder? Was war? Es war ein schlimmer Tag heute.

zum Geier war das? Handhalten, zuhören. Sowas nennt man bärenstark. Oh Gott, ist das billig. Was ist der Hammer auf? Radio Ohr. Was für ein Albtraum. Exklusiv. Fällt völlig aus. Da rattert in der Kiste. Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie. Charlie 2000. Nachtschwimmern zu 95% laufen hier bei mir. Alle Songs, die nicht normal sind. Alles verändert. Ihr habt schon mitbekommen? Super. Okay. Dreierstecker auf Zweierstecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an, volle Power. Party. Wanna hear it right now. Still right.

22.32 Uhr. So, jetzt kommt die doofe Witze-Ecke, aber gespielt. Die doofe Witze-Ecke. Da wurde nämlich dauernd danach gefragt, nach diesem Dreck hier. Hallo, hier ist 0190. Dreimal die 6. Paradise Telephone Sex. Ich bin Michelle und ich hab 3 geile Angebote für dich. Möchtest du vielleicht Gay Sex hören? Falls ja, sag einfach 1 oder weiter. Weiter. Dann möchtest du vielleicht tierischen Tiersex hören? Falls ja, sag einfach 2 oder weiter. Ey, weiter, ey. Möchtest du vielleicht meinen Sex hören? Wenn ja, sag einfach 3. Boah, geil, ey, 3! Hab ich's doch gewusst, du kleines Ferkel. Lass mich anfangen. Schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Sicher gibt es ein Gegenmittel. Abgelehnt! Wir sind verloren! Thank you.

Ja, die Freestyle-Tänzer haben es längst erkannt, ha? Johnny O, Fantasy Girl. Meine letzten Minuten, Al. Wie sieht's aus? Also, heute bist du mir ganz nüchtern vorgekommen. Das kommt eigentlich selten vor. Wieso hast du kein Bier geholt? Weil die beschissen haben, deswegen. Die haben dich beschissen. Ja, das wird natürlich stinken. Letzte Frage. Darf ich jetzt mit der Kelly ausgehen? Jetzt reicht's. Ach komm. Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Oh, Al, bitte. Unmöglich, der Kerl nach Tremor. Aber ich geb's nicht auf. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Tali-Show. Charlie 2000! Wochenlang steh ich ja da. Wochenlang glaub ich mir auch. Ich spiel mir die Finger wund. Und sing sogar, da kommt die Summe. Doch es ist zum narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Yeah. Ich will wieder heim. Ich fühl mich doch so allein. Brauch kein großes Geld. Ich will heim auf Fürstenfeld. In der Zeitung, da haben's geschrieben. Da gibt's eine Szene, da musst hin. Was sie wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene stehen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der Dirndl an zum Rhein mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kannst ja Angst im Weg gebohren. Sag mal da! Ich will wieder an. Ich fühl mich doch so an. Braucht keine große Welt. Ich will haben ein Fürstenfeld. Niemals spiel ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Is this the end? I don't think so. Watch out for the next attack. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Christina Kotter. Die Polizei hat den Geiselnehmer in einer Kölner Kindertagesstätte überwältigt. Die Kinder konnten bereits am Vormittag mit ihren Erzieherinnen flüchten. Nach stundenlangen Verhandlungen haben die Spezialeinsatzkräfte in Köln-Chorweiler wohl nicht mehr daran geglaubt, den Geiselnehmer zum Aufgeben bewegen zu können. Der Zugriff erfolgte dann um 18.55 Uhr mit dem Zünden einer Blendgranate. Ganz unblutig lief die Befreiungsaktion nicht ab. Der Geiselnehmer wurde in die Schulter geschossen. Die Geisel, der 51-jährige Leiter der Kita, hatte bereits eine Stichverletzung im Bein. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Für die Kölner Polizei endet damit ein 10-stündiger Einsatz. Über Identität oder Motiv des Geiselnehmers gibt es bislang keine weiteren Informationen.